Lektion 10. Rund ums Produkt. Schritt C. Übung 23. A. 1. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber heute waren wir gar nicht zufrieden. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich habe gesagt, wir waren heute nicht zufrieden. Oh, was war denn nicht in Ordnung? 2. Die Suppe war kalt. Ah, die Suppe. Eine Spezialität unseres Hauses. Aber die Suppe war kalt. Ach so? Das darf natürlich nicht passieren. 3. Und wir mussten sehr lang auf die Bedienung warten. Die Hanna. Meine zuverlässigste Angestellte. Aber wir mussten sehr lang auf sie warten. 4. Ach ja, und die Musik hier ist viel zu laut. Ah, Sie mögen Musik? Ich auch. Ich liebe Musik. Schön, aber wie gesagt, es ist alles viel zu laut. Ich hoffe, Sie besuchen uns bald wieder.